Ich mache. Fortsetzung der Hauptverhandlung am Mittwoch, den 28. Juli 1976, um 14.02 Uhr. 131. Verhandlungstag. Der wichtigste Zeuge der Anklage ist das ehemalige RAF-Mitglied Gerhard Müller. Angesichts der lückenhaften Beweislage für die individuelle Täterschaft der Angeklagten kommt ihm die Rolle eines Kronzeugens zu, die es zu diesem Zeitpunkt in der Rechtsprechung noch nicht gibt. Müller, der Bader hasst, beschreibt diesen als Kopf einer Kommandostruktur der RAF. Die Verteidigung ruft Klaus Jünschke, ein in Kaiserslautern inhaftiertes RAF-Mitglied, in den Zeugenstand. Band 635. Ich bitte den Zeugen Jünschke. Der Zeuge Klaus Jünschke, vorgeführt aus Untersuchungshaft, erscheint um 14.05 Uhr im Sitzungssaal. Der Zeuge Klaus Jünschke wird gemäß § 57 und 55 StPO belehrt. Wir haben hier ein Tonbandgerät angeschaltet. Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Aussage hier mit auf dem Tonband aufgenommen wird? Nein. Nicht mit einverstanden. Bitte abstellen und wir... In der Folge wird das Tonbandgerät jeweils ausgeschaltet, solange sich der Zeuge äußert. Seine Erklärungen werden stenografisch festgehalten. Rechtsanwalt Dr. Heldmann erscheint um 14.06 Uhr im Sitzungssaal. Der Zeuge Jünschke verweigert die Angaben über seine Person und erklärt, dass diese Angaben unwichtig und bereits bekannt seien. Zeuge Jünschke deutet auf die Vertreter der Anklage. Er erklärt, wenn Sie dieses Ritual brauchen, dann können Sie es mit diesen dreckigen Faschisten da drüben. Der Vorsitzende weist den Zeugen darauf hin, dass er wegen der Äußerung zu der Bundesanwaltschaft die Faschisten da drüben in eine Ordnungsstrafe genommen werden könne. Zeuge Jünschke, ich sagte, dreckige Faschisten. Der Zeuge erhält Gelegenheit, sich zu der Frage der Ordnungsstrafe zu äußern. Er gibt keine Äußerung ab. Nach geheimer Umfrage. Zeuge Jünschke wird wegen Ungebühren eine Ordnungshaft von einer Woche genommen. Er hat die Bundesanwaltschaft außerordentlich schwer beleidigt, indem er sie als dreckige Faschisten bezeichnete und das noch wiederholte. Herr Jünschke, Ihr Vorname bitte. Es ist kein Ritual, das wir um unseren Willen durchführen wollen und ich sehe auch nicht recht ein, Sie sind als Zeuge der Verteidiger hier geladen worden, das heißt als Zeuge, der auf Veranlassung der Herrn Verteidiger hierher bestellt worden ist. Es ist natürlich für einen Zeugen kein glückliches Bild, wenn er sich so aufführt. Sie tun sich und dem Antragsteller damit keinen Gefallen. Das müssen Sie sich selbst überlegen. Wollen Sie nun Ihre Personalien angeben? Zeuge Jünschke, die sind bekannt. Wir haben Interesse, hier auszusagen, und zwar gerade hier, weil wir ja in die Pfalz geräumt wurden. Die Identität der Prozesse ergibt sich aus denselben Zeugen, aus der gleichen Anklageschrift. Die in Kaiserslautern ist ja zum großen Teil identisch. Und wir meinen, dass das, was in Kaiserslautern läuft, nicht wichtig ist, weil der Prozess gegen die RAF hier läuft und hier geführt wird. Was wir allerdings wollen, sind Prozessmaterialien. Müllers Aussage, die Bullenaussage und Prozessprotokolle von hier. Die Tagesprotokolle, die hier angefertigt worden sind, als Müller auftrat. Ja, und weil die Prozesse gegen die RAF ein Prozess ist und gerade weil das hier im Falle Kaiserslautern und Stammheim schon an Zeugen- und Anklageschrift sichtbar ist, beantragen wir, Manfred Grasshoff und ich, dass wir, wenn wir in 14 Tagen wieder hier erscheinen, vorher mindestens 5 Stunden mit den 5 Gefangenen, Gudrun, Andreas und Jan, sprechen können. Also Anträge von Zeugen in dieser Form sind an sich auch ungewöhnlich, aber wenn es Ihnen als Antwort genügt. Zu Dr. Heldmann. Was jetzt gegeben worden ist, bitte. Sonst bitte ich, weitere Fragen zu stellen. Vielen Dank. Ich habe jetzt keine Fragen mehr, nachdem der Zeuge erklärt hat, dass ja. Er nicht zur Sache aussagen will. Daraufhin steht der Zeuge Jünschke von seinem Stuhl auf, rennt um den Zeugentisch herum und ruft: Wart, ich komm. Mit 2 bis 3 schnellen Schritten springt er auf den Richtertisch hinauf und stürzt sich mit beiden Händen voraus auf den Vorsitzenden. Beide fallen dadurch hinter dem Richtertisch zu Boden. Mehrere Richter, Vollzugs- und Polizeibeamte überwältigen den Zeugen Jünschke. Noch am Boden liegend schreit der Zeuge: Für Ulrike, du Schwein. Der Zeuge Jünschke wird anschließend von mehreren Vollzugsbeamten an den Händen und Füßen unter lautem Stöhnen um 14.25 Uhr aus dem Sitzungssaal getragen. Während des Vorfalls Ich habe nicht darum, ich um meinen Anwalt bitte. Erinnern Sie sich mal daran. Rechtsanwalt Dr. Heldmann, ich habe gewusst, warum ich um meinen Anwalt bitte. Erinnern Sie sich an meinen Antrag? So, ich bitte Platz zu nehmen. Der Zeuge Jünschke wird im allseitigen Einvernehmen um 14.27 Uhr entlassen. Nach geheimer Umfrage. Der Senat hat beschlossen, das Wort wird nicht erteilt. Sie sind kein Verteidiger des Zeugen, haben kein Antragsrecht. Ich bitte jetzt den Zeugen Grashoff. Nein, 257. Augenblick. Bitte sehr, Herr Rechtsanwalt Dr. Heldmann. Will die Bundesanwaltschaft sich gemäß 257 äußern? Ja, noch die Anrichtung geben, dass der nächste Zeuge gefesselt in den Sitzungssaal gebracht wird und hier gefesselt bleibt. Über das wird entschieden werden. Zu 257 keine Erklärung? Nein, Dankeschön. Das Schauspiel, das hat für sich gesprochen. Ja. Herr Jünschke, Sie sind auf den Vorsitzenden Richter los. Wir können das, was da inhaltlich gefordert wurde von Ihnen, was zur Sprache gekommen ist, ja natürlich nicht ausbreiten. Für mich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, stellte sich die Frage, hatten Sie sich darauf vorbereitet, so zu reagieren, oder war das ein Reflex auf die angespannte Situation und auch das, was Sie selbst, wir haben ja eben schon über das Thema Haftbedingungen gesprochen, als Untersuchungshäftling in der Zeit Ihrer Untersuchungshaft erlebt hatten, dort dann geradezu explodiert ist? Nein, geplant war das nicht. Ich bin sehr angespannt gewesen und war überrascht, dass das möglich war sozusagen und habe davon Gebrauch gemacht. Ne? Und was vorhin Herr Voth gesagt hat, ne, war ja alles richtig, ne? Dass es eine Befreiung gab von Andreas Bader, dass es Kassiba-Schmuggel gab. All diese Dinge sind geschehen. Aber wenn man heute zurückdenkt, sollte man auch reflektieren, ob es denn nicht eine andere Möglichkeit gegeben hätte im Umgang mit den Gefangenen und im Umgang zwischen Anwälten und Gericht. Und das ist, glaube ich, das, was wir heute zu leisten hätten. Denn die Zwangsläufigkeit, mit der gedacht wird in der Bundesrepublik jetzt, das war so und konnte gar nicht anders sein. Das unterlässt ja gerade nach Alternativen zu suchen. Und ich glaube, die Eskalation, wie mit meinem Sprung und das, was ich in der Haft erfahren habe, dass Ulrike Meinhof gestorben ist, mitten in der Verhandlung gegen sie, das sollte uns doch mit einer Frage beschäftigen, wie es hätte anders laufen können. Und ich glaube, dass ist nicht gedacht, um aus uns Opfer zu machen oder Mitleid zu erwecken, oder, sondern einfach, um wirklich was zu lernen aus dieser Zeit. Ne? Und die Chance ist ja da. Ne? Es gibt eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit zum Thema RAF, aber man stellt die falschen Fragen und führt die alten Kämpfe, und auch Herr Voth ist immer noch im Schützengraben der damaligen Zeit. Ne? Und das ist das Dilemma, in dem wir sind. Ne? Denken Sie, Sie, Herr Jünschke, aber das würde ich dann anschließend auch nochmal ausweiten, dass das, was bisher beispielsweise nicht geleistet worden ist, nämlich eine, sagen wir mal, unabhängige und auch umfassende wissenschaftliche Untersuchung über dieses große Thema Haftbedingungen, also die Frage, wie waren die RAF-Häftlinge in der Untersuchungshaft, vor allem in der frühen Phase, Ulrike Meinhof hier in Köln-Ossendorf, Astrid Poll auch, isoliert, akustisch und auch sozial, wegen der Verdachtsmomente, die Herr Voth ja angeführt hat. Wenn eine Untersuchung dieser Haftbedingungen grundlegend erfolgen könnte, dass das uns auch ein Stück weiter brächte, auch in der historischen Aufarbeitung? Ja, weil doch jetzt ja immer noch um diese Fragen, weiß ich was, man kann Legenden auf wenig Wissen oder einseitigem Wissen aufbauen. Man kann Mythen bilden, man kann sich wechselseitig Unverständnis oder Nichtberücksichtigung vorwerfen. Wäre das was? Ja, es ist ja notwendig, dass es eine unabhängige Beschäftigung gibt von Wissenschaftlern mit dieser ganzen Geschichte, von Menschen, die keine Rechnung haben mit den Gefangenen von damals. Und die Erfahrung, die ich mache, ich bin seit über 10 Jahren hier in Köln Gefängnisbeirat und ich habe Drogenhändler erlebt, die 4, 5 Jahre in Isolationshaft waren, weil man wissen wollte, wie ihre internationalen Verbindungen sind und die genau gesagt haben, sie konnten am Ende nicht mehr reden. Und als ich inhaftiert war, hat man mein Gitter zusätzlich vergittert mit einem feinmaschigen Draht. Vorher war das für alle Gefangenen möglich, wenn es regnete, die Hände rauszustrecken oder mit dem Nachbarn was zu pendeln. Und das wurde bei uns direkt verhindert. Wenn Sie heute nach Ossendorf kommen, ist fast jedes Gefängnisfenster, auch in den Jugendgefängnissen, gehen Sie nach Siegburg, fast alle Fenster sind mit diesen feinmaschigen Gittern versehen. Und die Gefangenen, junge Gefangene, 16-Jährige, 15-Jährige, haben das Gefühl, im Hundekäfig zu sein. Und so sind viele Dinge, die damals nur gegen uns gerichtet oder andere als besonders gefährlich eingestufte Gefangene waren, verallgemeinert worden im Strafvollzug. Und das ist auch, denke ich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und es ist ja eine Law-and-Order-Entwicklung, für die wir sicher auch mitverantwortlich gewesen sind oder waren. Es hat eine Law-and-Order-Entwicklung gegeben, die, ja, die reflektiert werden muss. Mhm. Und Frage war auch, glaube ich, von Herrn Voth geäußert, es gab ein behördliches Sicherheitsinteresse und das ist das eine. Ne? Man möchte verhindern, dass Gefangene fliehen. Das andere ist, wie erleben die Gefangenen das? Ne? Und beide Seiten haben unterschiedliche Perspektiven und die müssen in diesem Prozess, den Sie angesprochen haben, wissenschaftliche Untersuchung, mal konfrontiert werden miteinander. Herr Pollplotnitz, Herr Voth, ist das nicht auch unter dem Aspekt drängend oder auch insofern aktuell, als ja doch die Frage auch jetzt sich wieder stellt, inwieweit Demokratien bedroht sind durch ihre eigenen Reaktionen auf Gewalttäter, die als Terroristen entweder wie seinerzeit beim RAF-Terrorismus Repräsentanten des Staates sich auswählen als Objekte oder beim islamistischen Terrorismus dann wahllos große Zahlen von Menschen dann in den Tod reißen? Also wäre es nicht auch deswegen wichtig, unter dem Aspekt zu lernen und etwas abzuwenden? Es wäre zumindest ein Teilaspekt des Problems, das Sie ansprechen, wobei ich in der Gegenwart, in der es ja auch den Vorwurf des Terrors etwa im Zusammenhang mit islamistischen Aktivitäten geht, auch in der Bundesrepublik, aber da bin ich vielleicht zu wenig informiert. Ich habe noch nie in dem Zusammenhang von Haftbedingungen gehört, wie sie in den Anfängen der Festnahmen damals zu den Zeiten der RAF bei den Betroffenen eine Rolle spielten. Aber ich glaube, Ihre Frage sollte man in eine andere Richtung noch beantworten. Und da, insofern ist die Vergangenheit vielleicht lehrreich für die Gegenwart auch. Wir stellen ja derzeit wieder eine große Renaissance des Begriffs des sogenannten übergesetzlichen Notstandes fest. Der feiert Urständ geradezu wieder, dieser Begriff. Und der spielte auch in den 70er Jahren, wenn es um staatliche Rechtsbrüche ging, zur Rechtfertigung solcher Rechtsbrüche eine gewaltige Rolle. Sei es, dass es ging um das Abhören von Verteidigerbesprechungszellen. Das war damals im Rechtsstaat genauso wenig vorgesehen wie heute. Sei es, wenn es ging um etwa zu Beginn der Entführung von Hans-Martin Schleyer der exekutiven Festlegung von einer Kontaktsperre, für die es damals noch keine gesetzliche Grundlage gab. Also heute soll das plötzlich bei Flugzeugabschüssen dann das probate Mittel sein zur Rechtfertigung. Was man nie vergessen soll, je mehr in den 70er Jahren mit solchen Rechtsfiguren gearbeitet worden ist, umso weniger wurde das angestrebte Ziel, nämlich das zu schwächen, was man schwächen will, nämlich den damaligen Terrorismus der RAF, erreicht. Im Gegenteil, es hat als Resonanzboden gewirkt für neue, rekrutierungsbereite junge Leute, die da mitmachen wollten. Mhm. Und ähnlich sehe ich in der Gegenwart die Gefahr, je mehr wir das aus dem Auge verlieren, was uns unterscheidet von dem, was das Denken von Terroristen etwa im Umgang mit der Meinungsfreiheit angeht, je mehr wir da Kompromisse machen, desto mehr stärken wir im Zweifel auch da das, was wir eigentlich schwächen wollen. Bevor Herr Voth jetzt seinen Gedanken, den er uns mitteilen will, äußert, würde ich einladen, nochmal in die Stammheim-Protokolle reinzuhören, weil ich glaube, der Aspekt gesetzgeberisches Reagieren auf außerordentliche Anforderungen. Ja, dann jetzt noch mal kurz. Das ist nämlich was Neues wieder. Ja, wir möchten jetzt nicht die Diskussion über die gegenwärtige Debatte Abschießen von Flugzeugen unter Berufung des rechtfertigen Notstands. Ich will nur noch darauf hinweisen, da bringt mich Herr Jünschke drauf, der ja von einer neutralen wissenschaftlichen Untersuchung spricht, der Haftbedingungen. Das ist sicher noch nicht geschehen, ja. Aber ich meine, das ist doch auch bemerkenswert, dass die Europäische Menschenrechtskonvention mit diesen mit der gesamten U-Haft befasst war in zwei Beschlüssen und beide und jeweils die Beschwerden als offensichtlich unbegründet verworfen hat, auf Englisch manifestly ill-founded, nicht? Also es hat sich schon eine neutrale Instanz damit befasst in zwei Beschlüssen und jedes Mal gesagt, offensichtlich unbegründet. Das sollte man vielleicht nicht vergessen. Dann will ich aber doch zu dem Vorfall mit Herrn Jünschke noch eines sagen. Ich meine, da wurde das Gericht ja etwas Opfer seiner eigenen Tumpheit, nicht? Diejenigen, die diesen Sitzungssaal konstruiert hatten, die hatten nämlich ursprünglich vorgesehen, da war eine Rille drinnen, man könnte vorne vielleicht auch noch so eine Plexiglasscheibe anbringen gegen etwaige Angriffe oder Wurfgeschosse. Aber wir Richter waren zu tump und haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen doch da im Saale sitzen und nicht wieder hinter der Wand. Nicht, wenn es da gewesen wäre, dann hätte sich wahrscheinlich Herr Jünschke den Kopf hingehauen. Dem Herrn Prinzing wäre nichts passiert, um dem ich damals große Angst hatte. Das muss ich sagen. Den Herrn Jünschke hat ihn in der Halsgegend erwischt. Also das war eine gefährliche Geschichte. Ja. Aber eins doch noch. Ich meine, da gebe ich recht. Diese RAF-Geschichten, die damals, die haben wirklich eine sehr ersprießliche Entwicklung in der Strafjustiz zur Umkehr gebracht. Es war damals eine Tendenz da, dass man doch mehr miteinander spricht und so weiter. Und die Prozessierung, die da an den Tag gelegt wurde, ging genau in die andere Richtung, weil jedes offene Wort, das man brachte, hatte ja sofort einen Ablehnungsantrag zur Folge, sodass man nur noch so möglichst geistweis daher sprach, nicht? Und so weiter und so fort. Also es hat sich damals vieles verschlechtert dadurch. Es hat den Reformprozess, der in Gang gekommen ist, in sein Gegenteil verkehrt. Oder abgeschnitten, sagen Sie. Wir hören jetzt nochmal einen Ausschnitt.